Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema passive Hobbys. 1. Würden Sie Faulenzen als Hobby bezeichnen? Für viele ist Faulenzen kein Hobby. Diese Meinung ist natürlich berechtigt. Doch jeder kann individuell seine Hobbys auswählen. Daher ist es ganz und gar verständlich, dass aktive Hobbys nach einem anstrengenden Arbeitstag nicht bei allen in Frage kommen. Für sie heißt es, nach Feierabend Füße hochlegen und ein Buch lesen. Das würde ich noch nicht Faulenzen nennen, aber auf dem Sofa liegend stundenlang in die Röhre zu gucken, ist es schon. Ein Hobby ist etwas, was man in seiner Freizeit gerne macht. So würde ich auch alles als Hobby bezeichnen, was mir eben Freude macht. Also kann auch Faulenzen ein Hobby sein, wenn ich so meine Freizeit verbringe. 2. Finden Sie, dass Computerspiele ein sinnvolles Hobby sind? Unterhaltsam sind sie schon. Das muss man zugeben. Aber nach einiger Zeit eher eine Zeitverschwendung. Für mich sprechen mehr Argumente dagegen als dafür. Spieler vergessen sich leicht, wenn sie am Tag Stunden mit dem Zocken verbringen. Es kommt zu einer Isolierung von der Welt und das Sozialleben leidet darunter. Es können körperliche und seelische Probleme auftreten. Wenn man im Spiel verliert, entsteht Aggression. Man kann sich nicht mehr konzentrieren und die sitzende Lebensweise führt häufig zu Rückenbeschwerden. Im Gegensatz zu Sport geht es hier ja um ein passives Hobby. Spieler verpassen gutes Wetter und es bleibt weniger Zeit für sportliche Aktivitäten. 3. Wer liest Märchen? Märchenlesen kann ein Hobby für jung und alt sein. Ich habe immer noch meine alten Märchenbücher, aus denen meine Mutti immer wieder dieselben Gute-Nacht-Märchen vorlesen musste. Das Gute an dieser Gattung ist, dass sie auch Erwachsenen etwas zum Nachdenken gibt. Märchen verführen Kinder in eine Traumwelt, spiegeln jedoch auch die harte Realität wider. Sie haben eine Moral, die nur Erwachsene verstehen können. Am liebsten las ich deutsche Volksmärchen, die von den Gebrüdern Grimm gesammelt und herausgegeben worden waren. Jeder kennt die Geschichte von Rotkäppchen, Schneewittchen oder Aschenputtel. Der Hit war für mich Frau Holle. 4. Angeln und Schachspielen sind nur für Opas. Teilen Sie diese Meinung? Nein, absolut nicht. Es ist zwar typisch und fast klischeehaft, dass alte Herren im Park oder im Thermalbad Schach spielen oder leidenschaftliche Angler sind. Aber Hecht- oder Welsangeln am Baggersee kann auch Jüngeren Spaß machen, die sich gerne zurückziehen. Das ist nämlich ein einsames Hobby, allein still dazusitzen und auf den Fang zu warten. Und ich kenne viele Jugendliche, die wie Profis Schach spielen. Es gibt sogar eine Schachschule in meiner Stadt, wo dieses strategische Spiel als Unterrichtsfach eingeführt wurde. Schach ist faszinierend und wenn Opas es besser meistern, dann nur, weil sie mehr Lebenserfahrung haben. 5. Ist Fernsehen heute immer noch eine wirkliche Unterhaltungsmöglichkeit für Jugendliche? Für mich bedeutet es eher eine mittelmäßige Unterhaltung. Es gibt oft nur Wiederholungen und blöde Spiel- und Reality-Shows. Serien wären vielleicht was für mich, aber die machen nur Sinn, wenn man keine Episode verpasst. Mangels niveauvoller Programme im Fernsehen sehe ich mir lieber Online-Filme an, was und wann immer ich will. Zu Hause haben wir Kabelanschluss mit über 100 Kanälen, darunter auch deutsche und österreichische. Nicht, dass das Programmangebot da besser wäre. Ganz anders sieht es allerdings mit den Pay-TV-Paketen aus. Da kann man neueste TV-Serien, Kinofilme, Dokumentationen und Sportereignisse hautnah und meistens in HD-Auflösung erleben.